die Schwerkraft, die mein krankes Herz in den Abgrund zieht. Tiefster Winter meiner Seele, den dein Auge niemals sieht. Umso höher wir auch fliegen, desto tiefer fallen wir. Mit jedem Luftschloss, das wir bauen, zerbricht etwas in mir. Wo bleibt denn nur der Friede, den der Sommer mir versprach? Wieder ein Versprechen, dass das Leben brach. Wo bleibt denn nur der Friede, den der Sommer mir versprach? Wieder ein Versprechen, dass das Leben brach. Wo bleibt denn nur der Friede? This is the end. Wo ist denn nur die Unschuld? Die mein krankes Herz in den